Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin. Mit mir am Mikrofon, das Zeilenende, und ich bin der Aushilfs-Jedi. Einen schönen guten Tag. Hallo, lieber Aushilfs-Jedi, bist du schon genauso aufgeregt wie ich? Ja, natürlich bin ich total aufgeregt, denn das wird heute wahrscheinlich wir haben ja jetzt schon die volle Anmoderation gehabt und es wird wahrscheinlich dafür eine ziemlich kurze Folge, denn wir haben einen kleinen Teaser nur heute, denn die nächste Woche wird groß und laut. Ja, Freunde, stellt den Sekt bereit, Eurovision-Woche steht vor der Tür. Und genau. In guter Tradition werden wir auch in diesem Jahr euch durch diese großartige Woche begleiten, die sowas ist wie Ostern, Weihnachten und Karneval gleichzeitig, und werden passend zu den Halbfinals und zum großen Finale euch mitnehmen, euch die besten Anspieltipps geben und hemmungslos über die Beiträge lästern. Deshalb die heute akustische Christopher Straßenwoche. Genau, akustischer Christopher Street Day. Das ist schön. Genau, deshalb heute leider keine reguläre Folge für euch, dafür aber am Montag von uns die Betrachtung zum ersten Halbfinale, damit ihr euch vorbereiten könnt, mit uns gemeinsam im Ohr alternativ das erste Halbfinale schauen könnt oder die Nachbetrachtung mit uns anstellen könnt. Und genauso werden wir dann am Mittwoch für euch auf Sendung gehen mit dem zweiten Halbfinale. Und am Freitag schicken wir euch dann noch die großen Fünf und Schweden, damit ihr perfekt gerüstet seid für euer ganz persönliches Eurovision Festival. Genau, und damit wir einfach nur nochmal klarziehen, also wir kommen Montag, Mittwoch und Freitag. Die jeweiligen Abende, an denen das Ding stattfindet, sind jeweils der 7., der 9. und der 11. Und jeweils um wie viel Uhr? 21 Uhr. Richtig. Also ihr könnt euch die jeweiligen Sendetermine natürlich anschauen. Die sind jeweils um 21 Uhr. Das dürfte dann halt am 7., am 9. und am 11. sein. Wir kommen dann logischerweise immer einen Tag davor. So habt ihr dann auch noch ein bisschen Zeit, um euch vorzubereiten. Und falls ihr die Folgen hört und denkt, boah, doch, das muss ich sehen, dann könnt ihr noch loslegen und euch einen Sekt besorgen oder ein Prosecco möglicherweise. Oder stilecht, vielleicht auch Erdbeerlimes. War das, ist das nicht auch so ein Ding, Erdbeerlimes? Erdbeerlimes war mal so ein Ding grundsätzlich damals. Aber ja klar, also was gefällt, ist erlaubt. Also auch gern Erdbeerlimes dazu. Aber sich dann bitte nicht beschweren, dass der Sonntag schlimm ist. Oder das Gute ist natürlich, dass am Sonntag keine reguläre Folge von uns kommt. Das heißt, da könnt ihr dann wieder total entspannt sein. Mal gucken, vielleicht kommt ja doch eine. Wir wissen es nicht. Vielleicht kommt aber in der Woche danach direkt eine Nachbetrachtung. Also Stand jetzt wird die aber nicht am Sonntag kommen. Nein, natürlich nicht. Wir müssen erstmal alle Trickkleider dann wieder wegräumen und einmal durchkerchern. Ja, die Windmaschine wieder einmotten. Es wird ein großer Spaß. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war's auch schon von uns heute. Das Zeilenende trägt nun noch die schönsten Thesen von Slavoj Žižek zum ESC vor und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon aus dieser kleinen kurzen Folge. Und ja, und was würde zum Beispiel Slavoj Žižek sagen zu so Zeilen wie Rim Tim Taki Tim? Bla bla bla irgendwas, Kulturpessimismus, bla bla Kulturimperialismus, bla bla Marx. Tschüss.